Die Rolle der digitalen Inkubatoren wird hierbei immer noch unterschätzt. Inzwischen ist die YouTube-Radikalisierung ein veritabler Forschungsgegenstand. Das Neue und Gefährliche daran: Der Eingang des Kaninchenbaus muss nicht bewusst gesucht werden. Selbst bisher von Ideologien unbeeindruckte Menschen können da hineinstolpern, mitunter durch ein harmloses thematisches Interesse. Stellen Sie sich vor, Sie sind erkältet und suchen nach einem Rezept für einen Ingwer-Aufguss. Sie schauen ein paar Videos an, bis Sie die perfekte Balance zwischen Ingwer, Honig und Zitrone von einem New Yorker Sternekoch oder einer skandinavischen Influencerin erklärt bekommen. Der Algorithmus lernt dazu und zeigt Ihnen fortan auf der Startseite von YouTube vermehrt Hausmittelrezepte, allerdings von diesen thematisch zugeordneten Videos naturgemäß jene, die besonders beliebt sind. Vielleicht taucht ein Video auf, in dem eine Frau davon erzählt, wie sie eine schwere Krankheit angeblich mit Ingwer heilen konnte. Oder ein populärwissenschaftlicher Clip, der über die aphrodisierende Wirkung von Ingwer informiert. Schauen Sie etwas weiter. Kommen Videos mit thematischen Querverbindungen hinzu, beispielsweise solche darüber, wie man den Körper mit Wasser entgiften soll, oder andere über Nasenspray-Abhängigkeit, über Antibiotikaresistenz oder Wutreden auf die Pharmalobby. Beim nächsten Aufruf dann Videos mit Analysen über Bill Gates und seine Verbindung zur Weltgesundheitsorganisation WHO. Dazwischen zwei Videos von Männern in Gamingstühlen, die »Denkt doch mal selber nach, wir liefern hier nur die Fakten« rufen. Ein Krankenpfleger, der leere Intensivbetten mit dem Kommentar »Wo sind denn die ganzen Kranken?« abfilmt. Und plötzlich taucht ein Video von Ken Jebsen auf, in dem sich dieser ausgerechnet als Joker inszeniert, Batmans irren Gegenspieler. Und dass sie nur wegen des albernen Make-ups anklicken oder weil es 4 Millionen Views hat und sie neugierig sind. Hat die Gates Foundation Corona erfunden? Gibt es Corona überhaupt?